dann weiter durchschwimmen, geneigtem Hauptes durchquillen. Lass mich küssen, das Fahrseits der Welt, so ein Fisch in deinem See sein, den Gang der Welt auf allen Vieren, als kann man es Schauspiel inszenieren, den Frühling simulieren. Die Polkappen schießen. Schön, sie der Leib wird. Schön, sie der Leib.